Ich war ein Rebell in Schottlands Freiheitskrieg. Mit William Wallace von Sieg zu Sieg. Selbst auf der Folterbank sank mir nicht der Mut. Ich war ein Rebell für die Freiheit, floss mein Blut. Ich war ein Sergeant unter General Lee. In des Südens feldgrauer Kavallerie. In den Sümpfen Louisianas in der Fieberglut. Ich war ein Rebell für die Freiheit, floss mein Blut. In der Ukraine, der Roten Armee, da machten wir Beine. Rasend vor Hass und unbändiger Wut. Ich war ein Rebell für die Freiheit, floss mein Blut. Fließt einst mein Blut.